Mobile Man. Mobile Man. All systems connected worldwide. High-end computing on the move. Das verschafft dir den richtigen Groove. Ergonomisch zieh ich durchs Land. Bin überall zu Haus in der Szenik bekannt. Ich bin so removable, total flexibel. Security steht hoch im Kurs, da bin ich echt sensibel. Everybody is happy and starts to dance. Das ist hyper, hyper, high performance. All systems connected worldwide. All systems connected worldwide. Mobile Man. Internet. Hol dir die Infos aufs Display. Multimedial, that's my way. Nimm mich mit, wohin du willst. Von Wuppertal bis nach Beverly Hills. Ich bin für dich immer bereit. Tag und Nacht, jederzeit. All systems connected worldwide. All systems connected worldwide. Mobile Man.